weiß nicht, was ich tun soll. Lieg allein im Bett. Bin grad am Verzweifeln, ein paar Stunden bist es weg. Ich lieg auf deinem Polster, ja schon auf die Decken. In meinem Innersten ein Gefühl, Statik, er verrecken. Warum bist du gegangen, kann man das bitte wer sagen? Die Schmerzen in der Brust kann ich nimmer ertragen. Ich steh auf Draslicht auf, geh ins Wohnzimmer. Ein großer Höllerraum, das ist mir so zu zweit immer. Überall, wo ich hinschau, sind Erinnerungen von dir. Geh jetzt in die Kugel, hol mir zwanghaft ein Bier. Nimm meine Cheeks, die Bohnen, geh am Balkon. Schau in die Sterne, weiß nicht warum, setz mich am Boden. Zieh mir eine an und nimm den ersten Zug. Ein Hocker vor der Hüsen, der tut mir jetzt gut. Eine lange Zeit vergiss ich, was ich da tue. Doch meine Gedanken lassen mir keine Ruhe. Ich kann nicht schlafen, hab Gedanken in der Birn. Sie lassen mir keine Ruhe, ich will die einfach nicht verlieren. Was soll ich machen? Sag mir bitte doch den Grund. Spürt gern deine Lippen wieder, heut Nacht auf meinem Mund. Ich weiß, es war ein Fehler und es tut mir auch leid. War mit Hava, Rafut und Habane und Saat. Ein paar Bier, ein bisschen Gras und viel zu viel Schnaps. Meine Gedanken waren einfach voll mit Sex. Am nächsten Morgen wäre ich irgendwo munter. Schaunt an die Decken und es liegt da nicht drunter. Steh auf, zieh mich an und fahr sofort zu dir. Der Zöder, das Ganze, du rennst aus der Tür. Leg mich dann viel Trauer in unser Bett. Alle anderen Gedanken sind eine lange Zeit weg. Ich halt's allein nicht auf, du gehörst schon Jahre zu mir. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich dich jetzt verliere. Steh jetzt am Balkon, glander der Blick in die Nacht. Dass einmal so weit kommt, das hätte ich nicht gedacht. Mit verzeihendem Blick öffnest du die Tür. Ich trau mich zu dir um, als ich ihn halt verliere.